Als ich das wohlige Elternhaus verlassen hatte, bemerkte ich schnell, dass unabhängiges Leben etwas für sich hatte. Ich bemerkte auch, dass neben Wohnung mieten, Miete zahlen, Wäsche waschen, Nahrung suchen, kochen etwas für sich hatten und für den Fortbestand der Menschheit nicht ganz unwichtig waren. So ernährte ich mich ein rebellisches Jahr lang von Spaghetti mit Butter und Schinken-Käsetoast. Lecker! Und bald schon folgten meine ersten Versuche, richtig zu kochen. Hier also mein Rezept für Studenten für Schnitzel nach Wiener Art. Ahoi liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Mentally Challenge Bodoji Monologize herzlich willkommen. Heute kochen. Man nehme 10 Stück altes, hartes, weißes Brot, gebe es in einen Plastikbeutel, verschließe diesen, lege diesen auf den Boden und springe wie wild darauf rum, bis sich genügend Brösel bilden. Dann öffnet man die Tüte wieder, leert die feinen Brösel auf den Teller und verfüttert den Rest an die Tauben. Man stelle 3 Teller nebeneinander, befülle den ersten mit Mehl, in den zweiten zerschlägt man mehrere Eier. Geheimtipp: Natürlich wollen wir alle eine knusprige Panade, doch Eierschalen im Ei sind zu viel des Guten, also Eierschalen entfernen. Außerdem sollte man das Ei vorher verquirlen, weil man sonst ein Spiegelei mit Sunny Side Up hat und von Mitmenschen furchtbar ausgelacht wird. Nicht, dass mir das passiert wäre, also glaubt bloß niemanden, der Kochgeschichten über mich erzählt. Der letzte Teller enthält die selbstgemachten Brösel. Nun kann man die Tüte wieder verwenden. Man nehme billigstes Putenfleisch, gebe es in die Plastiktüte, verschließe diese wieder, lege sie auf den Boden und springe wie wild darauf herum, bis das Fleisch dünn wie Papier wird, denn dann hat man das Gefühl, als würde man mehr essen. Inzwischen hat der Koch auch schon so viel Kalorien verbraucht, dass er später das Schnitzel ohne Bedenken essen kann. Nun paniere man das Fleisch mit Mehl, den verquirlten Eiern und den fußgemachten Semmelbröseln, frittiere das ganze Schnitzel, gebe fertigen Kartoffelsalat dazu und bon appetit! Schnell war ich der Überzeugung, dass alle Bürger lernen sollten, für sich selbst zu sorgen und für sich selbst zu kochen, als ich plötzlich bemerkte, dass meine Mitmenschen schon alles über die gesunde Milchschokolade und die wichtigen Vitamine in Erdbeerkäse wussten. Kompetente Mittagsessen, Fernsehsendungen, Wettessen auf YouTube, Kreativrezepte in Boulevardmagazinen und die bekannten Maurer und Automechaniker, die hochverschuldet Restaurants öffnen, lernen dem geneigten Zuschauer alles, was er über das Kochen wissen muss. So fragte mich eine Verwandte, ob man Alufolie auch wirklich in das Backrohr geben darf, während eine Studentin sich eine Dose Gulasch in der Mikrowelle erwärmte und den lustigen Funken zusah. Ein Bekannter bereitete sich mit Mitte 30 das erste Mal eine Tiefkühlpizza in seinem Backrohr zu und meinte dann als Resümee: Gar nicht einmal so schlecht, aber irgendjemand sollte ein Papier erfinden, damit man nachher nicht immer das ganze Rohr putzen muss. Zu seinem Geburtstag schenkten wir ihm ein Backpapier, das für ihn wie der heilige Gral sein musste. Bei dieser Party war die Essenz der Kochkünste vereint und während einer fragte, wie lange ein 3-Minuten-Ei dauern würde, dünstete ein anderer sein Steak. Doch wer hat heutzutage noch Zeit zum Kochen? Zum Glück gibt es zahlreiche Fertigprodukte für Singles bis hin zu Großfamilien, die dank chemischer Perfektion mehrere Jahre halten und dank Zucker und Fetten sogar noch etwas schmecken. Etwaige geringfügige negative Auswirkungen von Fastfood und diversen Bestellservices werden durch ärztliche Kompetenz wieder ausgeglichen und sichern dem Krankenhauspersonal ihren Arbeitsplatz. Vegetarier und Veganer sind gesundheitsfanatische Weicheier, die Gott trotzen, der die Tiere für unseren Genuss erschaffen hat. Seit der Mensch als Spitze der Nahrungskette das edelste Geschöpf darstellt, was sich in Kriegen, Massenvernichtung und unserem Umgang mit der Natur widerspiegelt, ist es unsere heilige Pflicht, Tiere zu essen und nicht den Tieren ihr Essen wegzufuttern. Das Handwerk Koch ist beinahe überholt und nimmt inzwischen schon alchemistische Ausmaße an. Bei Instantwasser mit Fettpulver und Dosenfleisch sorgt die Mikrowelle für den nötigen magischen Effekt. Pizza, Burger, Currywurst mit Pommes, Rot-Weiß und Fertiggerichte. Wer muss da bitte noch kochen lernen? Und dennoch finde ich es wirklich wichtig, selbst waschen, putzen und kochen zu können, um selbstständig zu sein. Aber wer ist heutzutage schon autark? Wie wichtig findet ihr das Kochen? Über eine 5-Sternen-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.